إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Meine lieben Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat für jeden Sohn Adam seinen Anteil an Prüfung geschrieben. Keiner ist frei von Prüfung. Die Menschen werden natürlich nicht gleich geprüft. Die Prüfungen sind verschieden. Aber es gibt niemanden auf dieser Erde, der nicht geprüft wird. Sei es Mu'min oder Kafir, sei es ein Gläubiger oder ein Ungläubiger, oder Iyadu Billah. Das heißt, jeder wurde oder wird geprüft. Eines Tages saß der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten radiallahu anhu. Er alaihi salatu wassalam hat ein Viereck gezeichnet. Und von diesem Viereck zeichnete er alaihi salatu wassalam eine lange Linie, die über die Grenzen des Vierecks hinausgeht. Und mitten in diesem Viereck, seitlich von dieser Linie, er alaihi salatu wassalam hat kleine Linien, mehrere, gezeichnet alaihi salatu wassalam. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Dieser Viereck ist die Todesfrist Sohn Adam. Sie umkreist ihn, sie umsingelt ihn. Also das heißt, es gibt keinen Zufluchtsweg vom Tod. Der Mensch ist von seiner Todeszeit umsingelt, umkreist. Man kann vom Tod nicht fliehen, liebe Geschwister. Dann er, alaihi salatu wassalam, sprach über diese lange Linie, die über den Viereck hinaus geht. Sagt, das ist die Hoffnung, Sohn Adam. Und die geht über den Viereck hinaus. Warum? Weil Sohn Adam, um all seine Hoffnungen und Wünsche zu erfüllen in diesem Leben, er benötigt das Vielfache seines Alters. Beispielsweise 60 Jahre, er benötigt zweifache, dreifache seines Alters, um seine Wünsche und seine Hoffnungen zu erlangen. Dann sprach er sallallahu alaihi wasallam über diese kleine Linie, die er in der Mitte dieses Vierecks gezeichnet hat, sallallahu alaihi wasallam, um diese Linie herum. Sagt, das sind die Prüfungen und der Unglück, welche Sohn Adam begegnet in seinem Leben. Wenn er von der einen flüchtet, so erwischt ihn die andere. Das heißt, der Mensch wird auf jeden Fall geprüft. Ihm begegnen immer wieder Prüfungen, Versuchungen, von der er nicht weglaufen. Aber diese Prüfungen haben etwas Gutes in sich. Der Mensch, das ist die menschliche Veranlagung, er hasst Prüfungen. Aber der Gläubige weiß mit Sicherheit, dass in Prüfungen viel Khair, viel Gutes drin steckt. Wahrlich, die Prüfung stärkt unsere Herzen. Die Prüfung ist das Leben, Lebenselixier unserer Herzen. Das ist die Quelle des Lebens unserer Herzen. Daher holen sich unsere Herzen das Leben und die Kraft, die unsere Herzen benötigen, um zu überleben. Man stellt sich hier die Frage, Welcher Menschen liebt Allah am meisten, subhanahu wa ta'ala? Es ist deutlich, die Antwort darauf ist, das sind die Propheten und die Gesandten. Das sind die Menschen, die Allah am meisten liebt, subhanahu wa ta'ala. Deshalb hat er sie, azza wa jal, für die beste und die größte Aufgabe in dieser Welt benutzt. Es ist die Da'wa ila Allah, azza wa jal. Die tragen die beste Botschaft an die Menschheit. Also die Propheten, die Gesandten, liebt Allah am meisten. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala sie auch geprüft. Denn Prüfung bedeutet nicht, dass Allah seinen Diener hasst. Nein. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala durch die Prüfung, er hat die Herzen der Propheten und der Gesandten und der Awliya Allah azza wa jal dadurch sehr gestärkt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals die Menschen, die er liebt, quälen in dieser Dunya, zum Gegenteil. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sie sehr gestärkt, ihre Herzen und ihr Iman sehr gestärkt durch die Prüfungen, die sie durcherlebt haben. Nuh alayhi salam wurde geprüft. Musa alayhi salam wurde geprüft. Er müsste ängstlich flüchten von Pharaon. Ibrahim alayhi salam wurde sehr hart geprüft, indem man für ihn ein Feuer gezündet hat, entfacht hat, wal'iyadu billah, welcher ihr Rauch sich mit Wolken eingemischt hat, subhanallah al-azim, nur weil er gläubig war, nur weil er ein Tawhid, weil er Tawhid im Herzen hatte, weil er an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hat. Yahya alayhi salam, Zakaria alayhi salam, und der beste aller Propheten und der gesamten Menschheit, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde geprüft. Er musste flüchten aus Mekka alaihi salatu wasalam. Er müsste sich in der Höhle verstecken, sallallahu alaihi wasallam. Heißt es, Allah hasst die Propheten und seinen Gesandten alaihi salatu wasalam? Nein, liebe Geschwister. Sondern Allah, er hat sie geprüft, weil er sie liebt. Weil er dadurch ihre Herzen gestärkt hat und belebt hat, subhanahu azza wa jalla. Man sieht heute, man fragt sich, welche sind die Menschen, welche ihre Herzen am schwächsten sind, sehr, sehr schwach sind. Die haben schwache Herzen. Man sieht, das sind die Menschen, die im Luxus leben. Die Menschen, die luxuriöses Leben, ein gemütliches Leben führen, ihre Herzen sind sehr schwach. Sie können Schwierigkeiten im Leben nicht bestehen. Sie zerbrechen sehr schnell, wal'iyadu billah. Aber die Menschen, die ihr Leben lang geprüft wurden oder werden, das sind die Stärksten. Ihre Herzen sind stark, sind fester als Berge. Wodurch, weil Allah ihre Herzen durch Prüfungen trainiert hat. Wie ich einmal in einem Vortrag gesagt habe, je mehr man die Muskeln trainiert, desto härter werden sie. Genauso sind die Herzen der Propheten, der Gesandten, der Awliya Allah, der nahestehenden Diener Allah subhanahu wa ta'ala, ihre Herzen sind am stärksten. Meine lieben Geschwister, eins muss uns klar sein. Unser Erfolg und unsere Rettung, Yawm al-Qiyamah, am Tag des Gerichts, am Tag der Auferstehung, am Tag der Abrechnung, ist abhängig von der Reinheit und der Stärke und das, was sie in unseren Herzen tragen, abhängig. Denn Yawm al-Qiyamah, die Waage wird gestellt. Und der Mensch wird Yawm al-Qiyamah gemäß dem, was in seinem Herzen gewogen. Und der Beweis dafür ist, dass alles von unseren Herzen abhängig ist. قول الله جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nur die werden gerettet, die reine Herzen haben. Menschen, die starke Herzen besitzen, deren Herzen sind voller Iman und Überzeugung und Gewissheit und Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber all das erlangt man erst, wenn das Herz durch Prüfungen geht. Eines Tages Stieg Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu auf einen Baum auf. Die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben seine Beine gesehen. Sie haben angefangen darüber zu lachen. Warum haben sie gelacht? Weil Abdullah ibn Mas'ud, natürlich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hat sie gefragt, warum lacht ihr? Daraufhin haben sie geantwortet, wegen den Beinen von Abdullah ibn Mas'ud. Und die Beine von Abdullah ibn Mas'ud waren sehr dünn. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu war sehr dünn. Sogar wenn der Wind weht, wackelt Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Aber wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geantwortet, nachdem sie gelacht haben? Er sagte, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ. Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist. Das heißt, er schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, die Beine von Abdullah ibn Mas'ud sind schwerer als der Berg Uhud auf der Waagschale Yawm al-Qiyam. Abdullah Mas'ud wiegt nicht so viel, aber was macht ihn so schwer Yawm al-Qiyam? Das ist sein Herz, der voller Iman ist und voller Kraft ist und voller Gewissheit ist. Es ist ein Beweis, dass der Mensch Yawm al-Qiyam sein Gewicht auf der Waagschale abhängig ist von dem, was er in seinem Herzen trägt und abhängig von der Stärke seinem Herzen. Wie wir alle wissen, dass Sünden und Ungehorsamkeiten sehr schlimme, gewaltige, hässliche Spuren hinterlassen. Sie können, wal'iyadu billah, der Grund sein für den Unglück, für die Unglückseligkeit im Diesseits und im Jenseits. Es reicht allein zu wissen, dass eine Sünde ein Grund A'udhu Billah, dafür, dass der Diener Allahs in Jahannam hineingeworfen wird. Dass der Diener Allahs in Jahannam hineingeworfen wird. Wer von uns besitzt die Kraft, Yawm al-Qiyamah Jahannam auszuhalten, wenn es nur eine Sekunde ist? Man soll sich die Frage stellen, wie kann ich Jahannam Yawm al-Qiyamah aushalten, wenn Jahannam sich selbst nicht aushalten kann? Meine lieben Geschwister, wenn einer von uns gehindert wird, Sünden zu begehen, dann müsste er wissen, dass das eine Gabe Allahs ist, subhanahu wa ta'ala, welche er dafür Allah subhanahu azza wa jal danken muss. Wie ist es hier zu verstehen? Wie wir schon mal in anderen Vorträgen auch erwähnt haben, dass die Sünde der Grund für die Unglückseligkeit im Diesseits und im Jenseits ist. Also hier, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich hindert, durch eine Prüfung zu sündigen, ist diese Prüfung an sich kein Unglück, sondern eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, weil er subhanahu azza wa jal dich mit dieser Prüfung vor deinem Untergang bewahrt hat. Beispielsweise, es ist subhanallah auch zu sehen in unserem Leben, dass es Menschen gibt, Muslime gibt, die subhanallah al-azim beispielsweise ihre Beine nicht bewegen können. Die können nicht laufen. Manche subhanallah al-azim können weder laufen noch ihre Arme bewegen. Es ist schon eine harte Prüfung. Aber natürlich der Muslim, der Iman im Herzen trägt, er trägt dies mit Geduld, weil er weiß, was ihn an Ajr, an Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah dafür erwartet. Aber was ich damit sagen will, diese Menschen, die nicht laufen können, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dadurch bewahrt, weil er sie am besten kennt, Azza wa Jal, davor bewahrt, wenn sie gesund wären, wenn sie laufen könnten, dann hätten sie, A'udhu Billah, mit ihren Beinen Sünden begangen, indem sie zu Orte gegangen sind, welche Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut, Azza wa Jal, welche Allah subhanahu nicht wohlgefallen. Und vielleicht, wenn sie ihre Arme oder Hände bewegen könnten, dann hätten sie weitere Sünden damit begangen, wal'iyadu Billah, welche sie Yawm al-Qiyamah, A'udhu Billah, bereuen werden, weil sie dafür bestraft werden in Jahannam. Das heißt, diese Krankheit, diese Prüfung, schützt sie Allah dadurch, subhanahu wa ta'ala, vor größeren Sünden. Und deshalb folgt dieser Beispiel, inshallah, eine Geschichte, die Sheikh Abu Ishaq erzählt hat. Ein junger Mann wird mit einem Loch im Herzen geboren, welcher der Grund dafür war, dass er später seine Beine und seine Hände nicht mehr bewegen konnte. Er müsste jahrelang im Rollstuhl leben. Nach vielen Jahren, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geheilt. Nachdem er geheilt wurde, ist er im Ausland gereist, um dort zu arbeiten, um dort etwas aufzubauen. Er hat hart gearbeitet. Aber in diesem Lande, subhanallah al-azim, fing er an, Unzucht zu betreiben, bis er diese verfallen war. Und dasselbe war mit dem Alkohol, wal-iyadu billah. Bis heute noch erzählt der Scheich, dass dieser junge Mann die Gebete noch nicht mal verrichtet. Hier erkennt man in dieser Geschichte, dass dieser junge Mann, bevor er laufen konnte, bevor er geheilt wurde, solche Sünden nicht begangen. Er war unfähig, diese Sünden zu begehen. Allah hat ihn durch diese Krankheit vor solchen großen Sünden bewahrt und geschützt. Also hier sieht man, dass die Prüfung und in diesem Falle die Krankheit nur Gutes in sich hat. Wallahu a'lam, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Meine Geschwister im Islam, Prüfungen können auch anders aussehen. Indem man nämlich eine Person, die einem sehr nahe stand, verliert. Oder man verliert hart erarbeitetes Geld bzw. Vermögen. Oder erlebt sehr gravierende Enttäuschungen im Leben, wie der Bruder das vorhin schon angesprochen hat. Meine Geschwister im Islam, die Prüfungen. Es ist der Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ta'ala es für die Menschen so gewollt hat. Alles, was einem Gläubigen widerfährt, ist gut. Das Gute, das einem Gläubigen durch sein Leben hindurch widerfährt, kann Erleichterungen, aber auch Schwierigkeiten enthalten. Laut einer Überlieferung von Abu Yahya radiallahu anhu sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wie wunderbar ist der Fall eines gläubigen Dieners! In allen Sachen gibt es Gutes für ihn und es gilt für sonst niemanden außer ihm. Wenn er etwas Erfreuliches bekommt, dann ist er Allah dankbar und das ist gut für ihn. Und wenn ihm etwas Schlechtes passiert, dann trägt er es geduldig und das ist auch gut für ihn. Die Schwierigkeiten bzw. Prüfungen, denen die Muslime im irdischen Leben begegnen, haben für alle eine gute Bedeutung, für das diesseitige Leben und das Jenseits, also für Dunya und Akhira. Allah subhanahu wa ta'ala prüft den Glauben der Gläubigen durch solche Schwierigkeiten. Selbst die Propheten, meine Geschwister im Islam, und diesen Punkt müsst ihr immer berücksichtigen und daran denken, selbst die Propheten bekamen große Schwierigkeiten im diesseitigen Leben. In der Surah Al-Furqan sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Auf diese Weise gaben wir jedem Propheten einen Feind unter den Übeltätern. Doch dein Herr soll genügen als Führer und Beschützer. Und Allahu alam, meine Geschwister im Islam, je tiefer der Glaube ist, desto schwieriger ist die Prüfung der Muslimin. Meine Geschwister im Islam, diejenigen von uns, die meistens ängstlich sind und schnell die Geduld bei Prüfungen verlieren, gehören zu der Gruppe, Allahu alam, deren Iman schwach ist. Und die Schwäche des Iman hat eine Ursache, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen. In der Surah Al-Hajj wurde gesagt: Unter den Menschen ist manch einer, der Allah nur am Rande dient. Wenn ihm Gutes zuteil wird, ist er zufrieden. Doch wenn ihm eine Prüfung trifft, dann wendet er sein Gesicht ab. Damit verliert er das Diesseits und das Jenseits. Und subhanallah, es gibt Menschen, die glauben nicht an Schicksal. Die glauben nicht an Schicksal, wodurch sie den Schwierigkeiten begegnen. Sie glauben nicht an Allahs Allmacht, wodurch sie seine Worte und Weisheiten erfahren können. Sie glauben nicht an die vorbildlichen Charakter der Propheten, wodurch sie die Bedeutung der Schwierigkeiten im Leben der Propheten begreifen können. Deswegen erfahren diese Menschen Enttäuschung, Trauer und Verzweiflung. Die gläubigen Menschen sind jedoch am geduldigsten und standhaftesten. Das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala sehr liebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Surah Al-Baqarah: Meint ihr etwa, ihr werdet ins Paradies eingehen, ohne dass Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahingegangen sind? Die Gläubigen wissen, dass alles, was mit ihnen letztendlich geschieht, von Allahs Allmacht kommt. In der Surah Al-Hadid sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Kein Unglück geschieht auf Erden oder an euch, das nicht in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es ins Dasein bringen. Dies ist für wahr, Allah, ein leichtes. Die Gläubigen wissen, dass die Schwierigkeiten eine Lehre, also eine Ibrah, für sie und eine Prüfung für ihren Glauben sind. Die Schwierigkeiten bringen Vorteile für den gläubigen Menschen. Meine Geschwister im Islam, wenn jemand in seinem Leben eine Schwierigkeit bekommt, kann Allah subhanahu wa ta'ala danach für ihn vielleicht eine Erleichterung schaffen. Verliert man jedoch seinen Glauben, dann hat man alles verloren. Bei Schwierigkeiten gibt es unterschiedliche Gewichtungen. Ein Gläubiger soll Allah subhanahu wa ta'ala zweimal danken. Er soll danken, dass er von Allah subhanahu wa ta'ala nicht noch größere Schwierigkeiten bekommen hat. Und er soll danken, dass er nicht alles verloren hat. Die Schwierigkeiten, meine Geschwister im Islam, die Schwierigkeiten bieten Möglichkeiten, dass der Gläubige in schwierigen Zeiten Geduld aufbringt. Denn Geduld führt zur Belohnung des Allmächtigen. In der Surah Al-Baqarah sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und bestimmt werden wir euch prüfen mit etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Seelen und Früchten. Doch verkünde frohe Botschaft den Geduldigen. Allahu Akbar. Deshalb, meine Geschwister im Islam, seid geduldig und seid standhaft in der Zeit der Prüfung. Nach der Erschwernis kommt insha'Allah die Erleichterung. Und insha'Allah Rabbil Alamin, zum Schluss möchte ich ein Wort noch dazu sagen. Jeder von uns, der geprüft ist oder der von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft wird, muss und soll Gutes von Allah subhanahu wa ta'ala denken. Wir müssen denken: Allah hat mich geprüft, weil er weiß, dass das gut für mich ist. Allah hat mich geprüft, weil er besser weiß, was gut für mich ist und was schlecht für mich ist. Weil Allah besser weiß, was mir Schaden bringt und was mir nutzen kann. Weil Allah der Allwissende ist, Azza wa Jalla. Weil Allah uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Man muss Gutes von Allah denken in dieser Zeit. Man muss denken: Allah subhanahu wa ta'ala hat mich geprüft, um mich zu schützen. Denn wäre ich beispielsweise gesund, dann wäre ich vielleicht kein gehorsamer Diener. Wäre ich vielleicht gesund gewesen, dann hätte ich mich Allah und seinen Gesandten widersetzt. Wäre ich gesund gewesen, dann hätte ich vielleicht alle Arten von Sünden begangen. Welcher A'udhu billah der Grund für meinen Untergang und meine Unglückseligkeit im Diesseits und im Jenseits? Und zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Es geht um eine Saliha, eine Frau, die fromm ist, die tugendhaft war, die ihre Religion sehr gut verstanden hat. Diese Geschichte ist an meine Schwestern im Islam und genauso an meine Geschwister allen. Heute werden Männer beispielsweise, Frauen verlangen von ihren Männern, A'udhu billah, die Scheidung, möge Allah uns bewahren, nur wegen weltlichen Gründen. Diese Frau lehrt uns, was Islam heißt. Diese Saliha hat einen frommen Mann geheiratet. Sie hatten aus einem Grund geheiratet, er war tugendhaft und er fürchtete Allah subhanahu wa ta'ala und damit war er bekannt. Aus dem Grund hat sie ihn geheiratet. Und weiteren Grund war sein Akhlaq, sein Benehmen war auch was Besonderes. Er hatte einen guten Charakter gehabt. Und wir kennen den Hadith, wenn Rasulullah sallam sagte sinngemäß, wenn jemand zu euch kommt und bittet um die Hand eurer Tochter, ja, und ihr seid mit dessen Din, Religion und Akhlaq zufrieden, die beiden müssen vorhanden sein, dann verheiratet ihn, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Diese Frau war verheiratet 6 Monate lang mit diesem Mann. Als die 6 Monate vorbei sind, ging sie auf ihren Mann zu und hat ihn darum gebeten, sich von ihr scheiden zu lassen. Ohne Grund. Es schien ohne Grund zu sein. Der Mann wundert er sich, hat sie gefragt, ob er sie schlecht behandelt hat, ob sie von ihm etwas Schlechtes gesehen hat. Sie sagte nein, aber sagte, ich möchte mich scheiden lassen. Weil sie darauf beharrt hat und darauf bestanden hat, hat der Mann gesagt, wir gehen jetzt zu deinen Eltern, wir lassen uns scheiden. Unterwegs verletzt sich dieser Mann an seinem Fuß. In einer Riwaya, er hat seinen Fuß gebrochen. Als das passiert ist, hat man den Mann und seine Frau, hat man den Mann nach Hause getragen und die Frau ist natürlich mitgegangen. Was sagte dann der Mann zu ihr? Er hat zu ihr gesagt, wenn ich dann wieder gesund bin, dann werden wir zu deinen Eltern gehen und ich werde dich bei deinen Eltern lassen und ich werde die Scheidung aussprechen. Plötzlich sagt die Frau, ich will aber jetzt keine Scheidung mehr. Der Mann war erstaunt. Er hat das nicht mehr verstanden. Er sagte, ich will jetzt keine Scheidung mehr und später will ich auch keine Scheidung mehr. Warum? Dann hat die Frau zu ihrem Mann gesagt, der Grund war, warum ich die Scheidung verlangt habe. Ich dachte, du bist weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala, weil du in diesen 6 Monaten, wo wir verheiratet waren, kein einziges Mal von Allah geprüft wurdest. Subhanallah. Und das war der Grund. Weil diese Frau sagt, wenn niemand von Allah nicht geprüft wird, er ist weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala, weil eine Prüfung für einen Mu'min ist ein gutes Zeichen, dass Allah ihn liebt subhanahu wa ta'ala. Weil Allah prüft diejenigen, die er liebt, azza wa jalla. Die ihm nahe sind, wie die Propheten und die Gesandten und sein Awliya. Dann hat die Frau am Ende gesagt, jetzt wo du geprüft wurdest, will ich die Scheidung nicht mehr. Und dadurch habe ich erkannt, dass du Allah nahe bist. Deshalb, meine Geschwister, wenn ihr geprüft werdet, so versucht immer, das Gute in dieser Prüfung zu sehen. Denn diese erleichtert euch die Prüfung, bi'idhnillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا كريم رجاؤنا نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء أولاك ما كنا وما كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء يا ربي أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء يا ربي أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء يا ربي أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء